bestätigte das Landratsamt. Demnach wurden die Kinder im Alter bis zu 2 Jahren in Decken gewickelt und dann mit Bändern festgezurrt. Die 3 Erzieherinnen wurden fristlos entlassen. Der Träger der Einrichtung zeigte sich selbst beim Jugendamt an. Eine Praktikantin hatte die Vorfälle gemeldet. Im Golf von Mexiko ist US-Medien zufolge eine Bohrinsel nach einer Explosion in Brand geraten. Bei dem Unglück vor der Küste des Bundesstaates Louisiana kamen mindestens 2 Menschen ums Leben. 2 weitere Arbeiter werden noch vermisst. Im April 2010 hatte die Explosion der Bohrinsel Deepwater Horizon im Golf von Mexiko eine der schlimmsten Umweltkatastrophen in der Geschichte der USA ausgelöst. FC Bayern-Spieler Arjen Robben ist schon wieder verletzt. Nach einem Muskelfaserriss fällt er für die Spiele gegen den 1. FC Nürnberg morgen und Valencia in der Champions League am Dienstag aus. Damit kann Trainer Henkes in Nürnberg wieder nicht aus den Vollen schöpfen. Neben Robben fehlt Boateng. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Audi Linklar. Wer gut fahren will, fährt direkt zu uns. Audi Linklar. Mit der riesigen Auswahl an jungen Gebrauchten. Staus und Behinderung, liebe Autofahrer. Eine fette Behinderung haben wir noch. Auf der A81 Singen Richtung Stuttgart zwischen Herrenberg und dem Kreuz Stuttgart ist die Unfallstelle zwar jetzt geräumt, aber wir haben immer noch 18 Kilometer Stau. Und geblitzt wird da auf der B33 Haslach Richtung Gengenbach, Höhe Biberach. Und das war's von meiner Seite. Ihnen einen schönen Abend und jetzt jede Menge Party mit Charlie 2000. Kommen Sie gut ins Wochenende. Tschüss. Wen haben wir denn hier? Hey, Charlie. Wenn er die Puppen tanzen lässt, ist gewaltig der Bär los. Das ist genau der Rhythmus, wo jeder mit muss. Oh, kann schlimmer werden. Maul halten! Na, was machst du denn hier? Ich sitze hier und warte auf den Charlie. Wir sitzen hier und warten auf den Charlie. Wenn jetzt die Tür aufgeht, ist das der Charlie. Die Tür geht auf. Wer kommt herein? Das darf doch nicht wahr sein. Das ist doch... Matthias Reim! Ich hab geträumt von dir. Ich sitze hier und wart nur auf den Charlie. Die Tür geht auf, ist Charlies Frau. Er liegt zu Haus, wie immer blau, oh so blau. Aber ich sitze hier und warte auf den Charlie. Dass sie die folgende Sendung beunruhigen könnte. Die Sendung ist schockierend und nicht zuletzt angsteinflößend.

Ja, nach dem Werben wieder einige Spezialitäten. Stenkelfeld Weihnachtsspezial haben wir auch. Und das Unvermeidliche ist natürlich auch da. Einfach, er ist immer hier. Er hängt eine, wie eine Klette an mir. Hey, was soll das heißen? Ja, Erl, grüß dich. Komm, sag mal die Sendung an. Hey, Nachtschwärmer. Schalt das Radio ein. Da kommt wieder die komische Sendung von Charlie 2000. Danke, Erl. Tanz des Terrors. Yesle Radio. Maximum. Super, Mr. Big. Hört sich cool an. Power Radio. Ladies and gentlemen. Welcome. This is the sound of... Another 60 minutes of your favorite music. More music starts now on radio. And because that's enough of this. Leave your body to be alone. Shake your body to sing a song. DJ's on the microphone. This is the beat. Come on, come on, come on. Up. Das ist... Einer nervt immer rum. I'm gonna take you to a place you've never been before. Dieser Mann ist die perfekte Waffe. Und jetzt... So, und jetzt lassen wir mal so richtig die Sau raus. So ist es nach Schwemmer. Die erste doofe Witze-Ecke für heute Abend. Die Frau zur Freundin steht am Gartenzaun. Schau mal, da kommt mein Mann. Ich habe wieder Rückkopplung. Okay, jetzt ist besser. Schau mal, da kommt mein Mann mit einem Strauß Blumen. Oh, das stinkt mir wieder, sagt sie. Da muss ich heute Abend wohl wieder die Beine bereit machen. Darauf die Freundin. Warum? Habt ihr keine Vase? Das war bestimmt eine Blondine. Ja, yeah, genau. Genau. alles klar. Außer Rand und Band. Yeah. Licht aus. Ja. Yeah. Spot an. Spot an. Ich glaube, das habe ich noch nie gebracht. 19.35 Uhr. Willkommen, Nachtschwärmer. Ja, aber bei der doofen Witzige haben wir immer zwei. Und jetzt kommt nämlich der zweite. Ein junger Mann beschwert sich beim Apotheker. Hm, hallo, die bunten Kondome, die ich gestern gekauft habe, die färben ja ab. Das kann's doch nicht sein. Ja, und dahinter steht ein älterer Opa und sagt, ja, und umknicken tun sie auch. Ja. Dankeschön, das reicht. Das ist doch mal cool, das ist doch mal so richtig Endstufe. Du hast so einen an der Waffe, Robert. Ruhe. Wir gessle und Visage. Your heart's been aching, but you Tja, das war noch Zeit, ne? Reggae Slay und Visage. Ja, 19:40 Uhr, geht ein bisschen Gas. Something new, the Casper Slide Part 2. And this time, we're going to go. Yeah, yeah, sit up. Well, hold on a minute, put it off, stop. You know what you want to do with that, right?

Und ab 23 Uhr, ja, die Live-Übertragung direkt hier. Da, da. Okay. Codex Club in Aachen. Morgen Samstag, White Night Single Party. White Night, weiße Nacht. Alle, die in Weiß kommen, erhalten 10 Euro freien Verzehr bis 24 Uhr. Ihr wisst ja, da gibt's wieder die Bändchen. Single, grün, Single für alles offen. Rosa, willkommen, du Pfund der Rosa. Blau, ich will nur Spaß. Rot, ich bin vergeben oder hab keine Lust. Und dann gibt's ja den Briefverkehr, die lustigen Briefe. Also, mitmachen heißt da alles. Codex Club in Aachen. Eine Woche später, Freitag, 23. heute in einer Woche. Geburtstagsparty. Alle, die Geburtstag haben im Monat November, erhalten 25 Euro Freiverzehr. Bis 1 Uhr ist das gültig. U18, 15 Euro Freiverzehr. Und dann ist die Geschichte Nachtschwärmer, die Hardcore Days. Die sind vom 29. Donnerstag, 29.11. bis 1.12. Drei Tage. Unter anderem DJ Tonkraft und jede Menge um die 20 DJs. Schaut mal rein auf codex-club.de. Ja, wir wollen feiern. Ja, ganz klar. Codex Club in Aachen. Und ich bin am kommenden Samstag in Rastatt-Blittersdorf. Rastatt-Blittersdorf, ja. Da ist die 80er-Party. Die Mega-80er-Party mit Markus, Ich will Spaß von der Neuen Deutschen Wellezeit, und Hubert K. Außerdem DJ Andy feiert 35-jähriges Jubiläum und ich bin auch dabei. Wie gesagt, Samstag, 24.11., morgen in einer Woche. Ihr wisst Bescheid, Nachtschwärmer? Ja, danke schön. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Disco Dancing Grace. Und quatscht und quatscht und quatscht. Dann zockt der Mob, dann steppt der Bär, da wird abgerockt, bis der Ohrschmalz brodelt. Party Time! Oh, Wahnsinn, ja? David Guetta und Nirvana. Das passt da wie die Faust aufs Auge. Kurz vor 20 Uhr. Hallo. Ja. Grüezi und hallo. Jetzt machen wir Spezial. Ihr galaktischer Autolot, bitte geben Sie Ihre aktuelle Krisensituation ein. Vielen Dank. Volle Energie. Wahnsinn, ha? Hot Chocolate aus den 80ern und Rod Stewart auch aus der Zeit etwa. Hey! Elvis ist aus. Was geht wieder ab hier und was kriege ich nicht mit? Was ist wieder los, Bundy? Jetzt wird's hart. Und zwar doppelt hart. Rihanna und Metallica. Excited, don't try. Ja, die sind endlich nie selbst auf der Bühne gestanden. Reine Studioproduktion. So, Al, was gibt's los? Was ist los mit dir wieder? Das ist der richtige Moment für eine Familienkonferenz. Oh nein. Aber hier gibt's jetzt keine Familienkonferenz. Ich glaub, du spinnst. Das geht nicht. Jetzt halt mal die Luft an. So lange, bis du blau anläufst. Feigling. Ich bin kein Feigling. Oder können Feiglinge neuerdings 4 Touchdowns in einem Spiel fertig kriegen? Meine Herren, das ist auch wieder so ein Teil hier. U2, Sandy Bloody Sunday und Grandmaster Flash aus alten 80er Rap-Tagen. 20:06 gleich. Und ich sage immer noch Hallo Nachtschwärmer. Wie sieht's aus? Alles klar? Ja, ist ja der Wahnsinn. Denn jetzt kommt's knüppeldick. Schräger, komischer, lauter. Das ist doch echt beknackt. Jeden Freitag. Du fährst voll ab. Shell. Oh. Ice Ice Baby, Peter Fox und Vanilla Ice. Ja, super. Diese Sendung ist der Start ins Wochenende. Ob man weggeht oder zu Hause bleibt. Deswegen rufe ich ins zweite Radioland. Hallo Nachtschwärmer. Ice Ice Baby. Ja. Bla bla bla, unglaubliche Schmerzen, Kopf explodiert, weiß ich schon, ach vergiss es. Let's go. Okay, nachschauen wir, es wird Zeit für die Werbung. Ach so.

U18 erhalten 15 Euro Freiverzehr. Und das darf ich nochmal dran erinnern, ich bin am nächsten Samstag, also morgen in einer Woche, in Rastatt-Blittersdorf in der Festhalle. Da ist der 80er Spezialparty. Markus ist da von der Neuen Deutschen Welle, Hubert K. Mehr Infos unter codex-club.de. Ja, DJ Andy hat 35-jähriges und ich leg auch ein bisschen auf, ganz klar. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! 209 a control. Preparados para despegar. Todos a bordo. Quiero que todos sepan una cosa. Juro que se cagarán en los pantalones. ¡Levántense! Candies on Lady Gaga. The edge, 20:23 am Freitagabend. Was geht ab? Das ist ja sowas von cool. Jawohl. My heart. What you gonna do with all that junk? All that- Ja, die Black, die Fergie von Black Eyed Peas, die würde ich aus 100 Stimmen raushören. Wir haben gleich 8:30. Und da ist wieder Zeit für die doofe Witze-Ecke. Was macht Boris Becker, wenn er aus dem Fenster fällt? Seinen härtesten Aufschlag. Ja. Oh, ist das hässlich, ja? Er wird sich hoffentlich festhalten, ne? Herbert will in sich im Sexshop eine aufblasbare Gummipuppe kaufen. Der Verkäufer, hey, aber Sie haben doch erst letzte Woche eine gekauft. Ja, und mit der habe ich Schluss gemacht. Ja, danke schön, das reicht. Ja, okay. Hallo, Hitradio. Einfach näher dran. Echt jetzt? Das ist echt. Billy Joel, Prodigy, Scooter.

Nein, bis 24 Uhr 1 Euro. Das war Steiner. Und dann geht's weiter morgen, Samstag, White Single Night, die weiße Single-Nacht. Alle, die in weiß kommen, erhalten 10 Euro Freiverzehr. Single-Aktionen, wie die kennt ihr ja, lustige Briefe schreiben, Single-Armbänder, leuchtende, die sammeln ja viele sogar. Und da gibt's ja verschiedene Farben, das wisst ihr ja, oder? Oder muss ich's nochmal sagen? Grün, Single für alles offen. Codex Club in Aachen. Codex Club in Aachen. Ja. So, nochmal. Grün, Single für alles offen. Rosa, willkommen zu Punto Rosa. Blau, ich will nur Spaß. Rot, ich bin vergeben oder hab keine Lust. Genau, das ist es. Freikarten sind gültig. Am Samstag, morgen Samstag. Dann eine Woche später, Freitag 23. Mützennacht, die erste Mützennacht. Wer mit Weihnachtsmütze kommt, 10 Euro Freiverzehr. Codex Club in Aachen. Ein Tag später, am 24. November, Massengeburtstag. Alle November-Geburtstagskinder erhalten 25 Euro Freiverzehr. U18, 15 Euro Freiverzehr. Und dann nicht vergessen die Hardcore-Days nach Schwämme. Geht auf codex-club.de, da steht alles. Und ich bin bei der 80er, bei der Mega-80er-Party am 24., also morgen in einer Woche. Da sind da Markus von der Neuen Deutschen Welle, Spaß, ich will Spaß, ihr kennt ihn ja. Hubert K., den habe ich auch noch nie gehabt früher. Und DJ Andy feiert 35-jähriges DJ-Jubiläum. Und ich bin auch dabei. Rastatt Blittersdorf Festhalle. Alles klar? Dankeschön. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Ein Freund, ein guter Freund. Das ist das Schönste, was es gibt aus der Welt. Ein Freund, bleibt immer Freund. Und wenn die ganze Welt zusammenfällt, ein Freund, ein guter Freund, das ist der größte Schatz, den gibt. Mein Freund, Charlie, Charlie, Charlie, Charlie, Charlie. Ein Wahnsinns-Powerplay. Thank you. Ja, aus der goldenen Italo-Zeit. Line Ross, Fantasy. Oh, ich habe wieder Diskussion mit dem Kerl da. Vor allem wegen Weihnachten. Das wird wieder was werden. Vergiss bitte nie, dass der Nikolaus dich hasst. Ja, ja, hoffentlich hasst er dich auf mehr als mich. Vor allem wegen deinem Beruf. Ja, das ist auch furchtbar. Ich verkaufe Schuhe. Ja, das wissen wir ja, Erl. Wo ist die Vergnügungsabteilung? Für dich ist sie geschlossen. Mach du ein bisschen Werbung für mich. Achtung, Nachtschwärmer. Hier ist Al Bundy. Ja, und? Und? Nix? Das ist ein Kerl, hä? Hört mal, ich kann nicht verstehen, wieso ihr diese Sendung einschaltet. Jetzt raus! Beat it. declare, so beat it, just beat it. You better run, you better do what you can. Don't wanna see no blood, don't be a macho man. You wanna be tough, better do what you can. So beat it, just beat it. This ain't a song for the broken hearted. No silent prayer for faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out. Überhammer aus den 80er Nachtschwärmer, DJ Kool. Und hier mehr schauen mit LL Cool J. I'm rocking my peers, putting suckers in fear, making the tears rain down like a monsoon. Listen to the bass go boom, explosion, overpowering, over the competition, untowering. Break your shot when I drop these lyrics that'll make you call the cops. Don't you dare stare, you better move. Don't ever compare me to the rest that'll all get sliced and diced. Competition's paying the price. I'm gonna knock you out. Mama said knock you out. I'm gonna knock you out. Mama said knock you out. I'm gonna knock you out. Mama said knock you out. Ja, ich wollte das nur anspielen, Nachschwimmer. Viele Jüngere können das bestimmt nicht. Aber das war der Überhammer, DJ Cool J. Nein, DJ Cool. Und hier mit LL Cool J. So, look at here. Check the flavor of the rhythm I wrote. And while I get a chance here, let me clear my throat. In jeder Hip-Hop-Runde war das Pflicht. Und der DJ Cool ist aus Frankreich. And I'm just getting warm, just like Muhammad Ali, they call them Cassius. Watch me fast and speak like a stone. Got you know I have... Absoluter Wahnsinn! Yeah. Hey, was geht denn hier ab? Einfach näher dran. Nein, Sir! Hit Radio Ohr. In Check. Ach, ja, Sir! Radio Ohr. Slam. in the back of my Jaguar. Hey DJ, the DJ's playing hypnotic dance music with Ja, Charlie 2000, grüße alle Nachtschwärmer draußen im weiten Radioland. Die dazu hören, auch den Alex aus Kapsweier und alle DJs und alle, die diese Songs, die in diesem Mix drin sind, schon laufen lassen haben. Wie ich zum Beispiel. Dankeschön. Hey Kollege, kannst du noch ein bisschen Hip-Hop spielen, ne? Komm mit, Freundchen! Diese Sendung und steigern damit die dramatische Spannung. Man kann eben nicht alles haben. Doch. Alles. Bloß nicht langweilig. Too late. Sure. Mann.

Dann morgen in einer Woche, Samstag, da ist Massengeburtstag. Alle Novembergeborenen erhalten 25 Euro Freiverzehr. Bis 1 Uhr ist das gültig. Oder bis wer noch nicht 18 ist, erhält 15 Euro Freiverzehr. Und dann ist er eine Woche später, 29.11. bis 1.12. die Hardcore Days. Alle halbe Jahre Riesengeschichte im Codex. Codex Club in Aachen. Wow. Da fast 20 DJs. Da geht's richtig ab, Nachtschwärmer. Ich möchte gar nicht alle vorlesen. Schaut auf die Internetseite codex-club.de. Da seht ihr alles. Riesen-Action-Shows. Girls ohne Ende. Also wirklich spitze. Die Hardcore Days. Die Hardcore Days. Ja, und ich bin am 24. am Samstag, also morgen in einer Woche, in Rastatt-Blittersdorf in der Festhalle. Da ist eine 80er Spezialparty mit neue deutsche Welle Stars wie Markus und Hubert K. Außerdem 35-jähriges Überleben DJ Andy aus Rastatt. Und ich bin auch da und lege auch ein bisschen auf. Rastatt-Blittersdorf Festhalle. Ihr wisst Bescheid, Nachtschwärmer? Yeah, dann ist auch. Let's go, the weekend is up! Ja, it's Friday. Das ist der Freitag. Until you wake up Saturday afternoon. Yeah, der Freitag. Jeden Tag freu ich mich so drauf. Denn durch dich lebe ich völlig. Charlie 2000. Whoa.

Witze-Ecke. Oh, oh, oh, oh. Einfach göttlich, ja? Ken Laszlo. Tonight. Okay, die doofe Witze-Ecke. Was haben wir denn da wieder? Trifft sie auf der Krankenkasse ihre Nachbarin? Ja, was machen Sie denn her, Frau Schuster? Ich gebe den Krankenschein von meinem Mann ab. Und Sie? Ich lasse meinem Mann seinen verlängern. Ach, sowas machen die hier auch? Ja. Ein Australier, den habe ich schon mal gebracht, aber den muss ich nochmal bringen. Der ist so gut. Ein Australischer und ein Bauer aus dem Kinzigtal aus Deutschland, der fliegt nach Australien und guckt sich nochmal da ein bisschen um, was da so abgeht. Dann fragt ihn der Australier, ich habe mit dem Mikrofonprobleme ohne Ende, fragt ihn der Australier, habt ihr auch Kängurus in Deutschland? Dann fragt der Deutsche, was ist das? Das kenne ich gar nicht. Ja, das sind Tiere, die auf dem Schwanz sitzen. Das haben wir nicht. Oder doch, doch. Doch, die kenne ich. Bei uns heißen die Filzläuse. wie war? Robert! Ja, ja. Robert! Chaos total. Robert. Hier, hier auf dem Schwanz sitzt. Na, das ist ja gut. Ja, Nacha, mal geht's euch gut? Hoffentlich. streets. Ja, 21.37 Uhr am Freitagabend. Oh, nein. Nicht schon wieder. Ich habe jetzt den Witz verklickert mit den Filzläusen. Jetzt kapier dann erst. Ja, ja. Peggy, das ist dein Mann, hä? Weißt du, Footballspieler haben nicht viel im Kopf. Und sie enden meistens bei mittelmäßigen Jobs mit Tariflohn und klammern sich verzweifelt an ihren früheren Glanz. Sie nannten mich Touchdown Bundy. Ich war stark. Ja, ja, ja. Außer Rand und Band. Licht aus. Spot an. Now greetings to the world. Weiß oder One Big Gang, still alongside Skrillex. Dämpfe nur. Und schließe die Augen. Voll dieser Fragen. Weil schwer ist die Zweifel auf den Schultern zu tragen. Also schließe ich die Augen. Dinge kommen, Dinge gehen. Und man ist fast zu glauben. Kopf im Wolken, Kopf im Sand. Es ist wert, es zu lieben. Und geflogen, so oft verbrannt. Dieses Leben zu lieben. Man im Spiegel, fast oder Liebe. Ich dachte, er ist Gangnam Style. Meine Zeit ist jetzt, egal was kommt, alles bleibt mir next. Ich nehme mich zurück, schreibe einen Text. Und kein Plan, wohin wir uns jetzt hier setzen. Oh yeah, meine Zeit ist jetzt, egal was kommt, alles bleibt mir next. Ich nehme mich zurück, schreibe einen Text. Und kein Plan, wohin wir uns jetzt hier setzen. Oh yeah, ich bin in die Vikings, Vikings, hüpf in die Nikes, Vikings, bring dich zurück in die 90s. Ich bin nicht verrückt, doch ein Hypebeast, like dies, like das, like alles. Kein Beef, kein G, kein Beat, kein Feed, kein G, kein Beat, kein Feed, kein Feed, kein Beat. Oh yeah, Headbanger, bitte mach die Tracks länger, doch ich werf, was ich will, außer dass du Trap änderst. Schmeckt lecker, bin kein Jet-Setter. Doch meine Tracks gehen um die Welt. Backpacker, yeah. Und deine Freundin heißt Eckart. Okay. Will ja nicht meckern, doch sie sitzt auf meinem Sweater. Und sie juckt nach ihrem Doppelwopper. Doch mal locker 23 Kühe und halb so ein Drecker. Und so viel heißt wie deine Olle. Ist fair, in Ordnung, wenn man kann sie wollen. Yes, air, yeah. Und meine Chick ist scharf, yes, ends. Ja, genau, sie ist scharf, ihr Mexikaner. Lieblingsfilm, sie will mich wiedersehen. Doch wir wollen viel im Leben, außer dass wir Dream im Dream. Und meine Snapbacks, back, ihr Backpack. Sie ist alles fett und von Excel, check, weg. Ich denke zurück, als das Rapping begann. Damals waren meine Head Max, der Mugger. Ich selber mit den Tracks über das Land bin, egal wo ich komm, schon bekannt. Meine Zeit ist jetzt, egal was kommt, weil ich bleib relaxed. Ich nehm mich zurück, schreib einen Text. Nur kein Plan, wohin, doch bis jetzt war's fett. Oh yeah, meine Zeit ist jetzt, egal was kommt, weil ich bleib relaxed. Ich nehm mich zurück, schreib einen Text. Nur kein Plan, wohin, doch bis jetzt war's fett. Oh yeah. Schwierig von Ground, der Legend im Traum. Wo geht er mit Karl, wo geht er mit Schaum? Wo geht er mit Rauch, wo geht er mit Traum? Wo geht er mit Fight, dann never yet Traum. Spiel dein Ding, ich will die Alter, die wackeln. Die Digga, die Gruppe, die Vater, die wackeln. Die Besser will wackeln, am Alter, mein Nackel. Ich bin ab der erste Gangnam Style. Meine Zeit ist jetzt, egal was kommt, weil ich bleib relaxed. Ich nehm mich zurück, schreib einen Text. Und kein Plan, wohin, doch bis jetzt war's fett. Oh yeah, meine Zeit ist jetzt, egal was kommt, weil ich bleib relaxed. Ich nehm mich zurück, schreib einen Text. Und kein Plan, wohin, doch bis jetzt war's fett. Oh yeah, oh yeah, yeah. Sollte alles klappen, bin ich bald Milliardär. Haha, war ein Witz, ich mein Millionär. Und was ich damit meine, meine Taschen sind leer. Ist okay, Mann, ich brauch kein Cash. Brauch keine Villa am Meer und auch kein Fans. Brauch keine eigene Band, brauch keine Brand. Alles, was ich von euch will, ist ein oh yeah. Die Beats sind tight, also steckst du in den Fall. Schieß dir rein, nimm dir 2 Minuten Zeit. Atme kurz tief ein und du merkst, du bist heil. Mehr von dem Scheiß, also lehn dich zurück. Mach das Fenster auf, take mein auf, bring Gänse. Komm, klapp, denn ich hab was ein Gangster braucht. Schreib mal, du hast den Text, der am schlechtste. Denn meine Zeit ist jetzt, egal was kommt, man, ich bleib relaxed. Ich lehn mich zurück, schreib nen Text. Nur kein Plan, wohin, doch bis jetzt war's fett. Oh yeah, oh yeah. Ja, meine Zeit ist jetzt. Ja, oder auch nee. Radio. Showtime. Somebody scream. Let's go. Radio on. Cut it as hard as they possibly can. What did you say? Do you want a party? Waking up this city's nightlife. Are you ready to party? Yeah. Feel

dann einen Tag später, morgen in einer Woche, Massengeburtstag, November-Geburtstagskinder erhalten, 25 Euro Freiverzehr. Ausweis nicht vergessen. Bis 1 Uhr ist das gültig, ja? Und dann wieder eine Woche später die Hardcore Days. DJ Tom Craft und so weiter, alles da nach Schwärmer. Über 20, 30 DJs, Riesenaktionen, Go-Go Girls ohne Ende. Ihr wisst Bescheid. Codex Club in Aachen. Ja, mehr unter codex-club.de nach Schwärmer. Dankeschön. Codex Club in Aachen. Connection complete. Knallhart. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Heute. Radio 54 nach Trevor. Radio. Hier geht's ins Wochenende. All music, all the time. Mit dir auf einer Welle. Celebrate civil wars, make a dance, wave, we'll do the holiday with all our friends. It was a time to listen, let the world behind. It's taking several weeks, but the crowd's my mind. Not a problem there, I can't fix. Cause I can do it in the mix. You and me, let's sit all night, come round. Na, wer hat sie längst schon erkannt? Sandra! Ja, die Sandra ist wieder da, wieder aktiv. Ich habe sie ja mal ganz früher kennengelernt, noch vor 30 Jahren. Da war sie noch in der Gruppe Arabesque. Es waren drei Mädels. Dann hat sie ja den Michael Cretu geheiratet und mal ein bisschen zurückgetreten sozusagen. Und jetzt hat sie ihn abgeseilt und ist wieder voll da. Hey! Das ist echt voll daneben. Das ist

Übrigens immer um diese Zeit, in der letzten Stunde geht es darum, mit deiner Tochter. Wie sieht es aus? Wann gehe ich mit Kelly aus? Gibst zu, du willst nur was von meiner Tochter, um von meinem Geld zu leben, wie meine nichtsnutzige Frau. Ja, so wird es sein, du Schuhverkäufer, ja. Kelly, wie sieht's aus? Mir geht es nicht anders als den meisten Frauen vor mir. Wie? Ich habe etwas Besseres gefunden. Oh nein, oh Menno. Die Stiftung Blasentest hat entschieden, diese Sendung macht glücklich. Widerstand ist zwecklos. Und Depeche Mode. Und jetzt machen wir einen Test, Nachtschwimmer. Es gibt tatsächlich ein Mashup mit Modern Talking. Das ist da nicht zu glauben. Und zwar mit Lady Gaga. Das müssen wir jetzt mal kurz reinhören. Oho, was ist denn das? Hier scheint ja eine heiße Party abzugehen. Ja, lasst uns mitfeiern. Angsthasen sollten Ohren sofort luftdicht verschließen. Volles Rohr. Ja, du hast recht, Charlie. Da fliegen euch die Sicherungen raus. Let's go. I've had a little bit

Samstag, 24. November. Da, da, da, da, da, hey! Club in und ich bin am 24., also morgen in einer Woche, in Rastatt-Blittersdorf in der Festhalle. Da ist eine 80er-Spezialparty mit Stargästen, unter anderem Markus, in Klammer, ich will Spaß, er kennt ihn ja, aus der neuen deutschen Wellezeit, und Hubert K. Dann ist 35-jähriges DJ Andy-Jubiläum und meine Wenigkeit ist auch dabei, da legt auch ein bisschen auf. Okay. Rastatt Blittersdorf, Stadtteil Blittersdorf, Festhalle, 24.11. Samstag. Ihr wisst Bescheid, dann will ich keine Ausreden mehr hören. Ja, genau. Charlie Pur, die Leute sind drauf und sie drehen das Radio auf. Charlie spielt die größten Hits. Die Party steigt und alle hören zu. Charlie gibt so leicht keine Ruhe, denn er will Spaß. Er will einfach nur Spaß. Und die Leute schreien Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Eiskalt lässt du meine Seele erfrieren. Das ist Wahnsinn. Du spielst mit meinen Gefühlen. Fühle, Fühle. Und Charlies Show ist lange noch. Dankeschön, das waren die Lollis. Sie haben das für mich mal extra produziert. Vielen Dank. Laut, gewaltig, ich mag es, wenn es wehtut, gruselig, abgedreht, aber vor allem phänomenal. Hier bekommt ihr das volle Programm. Jetzt lassen wir es krachen. The sun goes down, the stars come out, and all that comes is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. You shot it. Ja, super. Guru, Josh, Coldplay und David Guetta. 22.26 Uhr gleich. Hallo Nacht. Schau mal, ich guck mal eine Mail rein. Ich bin die Melanie aus Bärental und möchte den besten Mann auf der Welt grüßen, den Sascha, und ich ihm sagen, dass ich ihn über alles liebe. Die Melanie hat das. Gibt das bekannt. Ja, er hat, er wird geliebt. Und du, wie sieht's bei dir aus? Also, ich selbst glaube auch sehr an die Liebe. Ich hoffe, sie eines Tages zu finden. Du bist so verheiratet, ja? Ja, wenigstens, hoffentlich gibst du dies deinem Sohn weiter. Was ist dir wichtiger, Liebe oder Geld? Na, Geld, damit kann man Liebe kaufen. Hier ist Ihr Radiopsychiater. Oh nein. Shit, jetzt ist hier aber die Kacke am Dampfen. Ich glaube, es hackt. Follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, you wouldn't believe how we round shit out. Everybody was kung fu fighting. Those kicks were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. There were funky Chinamen from funky Chinatown. They were chopping that up, they were chopping that down. It's an ancient Chinese art. What your mama said, who's that kid? Who's that kid? Hey. Fernsehen. Denn jetzt kommt's knüppeldick. Schräger. Komischer. Lauter. Das ist doch echt beknackt. Jeden Freitag. Du fährst voll ab. So wrong, for so long, only trying to please myself. I act caught up in her lust, but I don't really want no one else. Oh, no, no one treats you better, but me and you met the last regret. Come let me in, you need another chance, it's gonna be a mess. When the roof came in and the truth came out, I just didn't know what to go. But when I become a star, we'll be living so long. How can anything... Die doofe Witze-Ecke. Ja, da gehe ich gar nicht gern rein. Jetzt super. Unter anderem mit Safri Duo. So, also die doofe Witze-Ecke nach Schwärmer. So, ich hab's gefunden. Also, ein Bekannter hat gefragt, das Ehepaar, ihr seid jetzt 5 Jahre verheiratet und es klappt immer noch wunderbar. Habt ihr denn noch Sex? Ja. Dienstags ich und donnerstags die Frau. Ja. Das klappt ja wunderbar. Sieh zu ihm, Schatz, würdest du mit einer anderen schlafen, wenn ich gestorben bin? Dafür musst du nicht extra sterben. Jetzt haben wir es wieder. Das war wieder eine Abfuhr. Ja, das ist der Power ins Wochenende. Tanz des Terrors. Yesle Radio. crack. Immer in meiner vierten Stunde, da ist mein Freund Erl und größter Damenschuhverkäufer aller Zeiten ja wieder halb dicht. Ich sehe schon wieder leere Bierflaschen ohne Ende rumzustehen da. Und deswegen kommt jetzt bald das Unvermeidliche. Aber ich habe ihn ein bisschen beraten. Ich berate ihn ja gerade bezüglich seiner Frau. Hey, du Charlie, ich denke gerade drüber nach, was du eben gesagt hast. Ich muss nicht gleich schlafen nach dem Sex, ich will gleich schlafen nach dem Sex. Ich bin froh, wenn es Licht aus ist. Ja, Erl, das ist das Problem, nämlich. Was soll ich eigentlich machen? Tja, wir könnten spielen, bring den großen bösen Wolf rüber zu der kleinen Peggy.

Das ist der heißeste Club im Universum. Die coolsten der coolen dürfen sich da überhaupt anstellen. Ist nicht wahr? Das ist ein Ding. Radio an. Ich glaub, ich spinn. Vertraute Stimme. Geiler Flair. Charlie 2000 ist on air. Gib uns dein Killerprogramm wie bisher. Wir wollen Dancefloor und Pop, Rock und mehr. Denn deine Show ist so genial abnormal. So ist nur Johnny 2000. Und jetzt zur Endrunde grüße ich nochmal den Lachschwärmer. Schon mal meine letzten 5 Minuten brechen an. Hey, you're the boy, make a big noise, playing in the street. nicht. Jetzt kommt noch die Zugabe. Scheiße, ich bin noch nicht mal halb besoffen. Ja, das war mal wieder der Freitag mit Charlie 2000. Allen ein schönes Wochenende. Al, hast du auch noch was zu sagen zum Abschluss hier? Charlie, jetzt reicht's aber, mach Platz. Was denn? Ein Schuhverkäufer übernimmt jetzt die Sendung. Ja, mach das mal, wir sind sowieso gleich weg. Janina Singer. Israel hat nach palästinensischen Angaben einen weiteren Kommandeur der radikal-islamischen Hamas im Gazastreifen getötet. Er sei zusammen mit zwei seiner Brüder von einer Rakete getötet worden. In ersten Berichten war nur vom Tod von drei Brüdern die Rede gewesen. Heute schlug erstmals eine Gaza-Rakete bei Jerusalem ein. Eine israelische Bodenoffensive im Gazastreifen wird immer wahrscheinlicher. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon will in Kürze in die Region reisen. Die Grünen haben bei ihrem Parteitag in Hannover ihre beiden Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl gefeiert. Jürgen Trittin und Katrin Göring-Eckardt waren in einer Urwahl aller Mitglieder zum Spitzenduo für den Bundestagswahlkampf 2013 gekürt worden. Vor den rund 800 Delegierten des Parteitags erteilten beide einem möglichen Bündnis mit der Union eine Absage. Als hätten sie die Bundestagswahl schon gewonnen, so feierten sich die Grünen zum Auftakt ihres Parteitags. Das Wahlkampfspitzenduo Göring-Eckardt und Trittin wurde bejubelt und beklatscht. Göring-Eckardt formte mit ihren Händen ein Herz in Richtung Delegierte. Die hielten wie im Fußballstadion Fanschals hoch, grün natürlich und mit der Aufschrift Grün gewinnt. Die Botschaft, die sich durch die Reden dieses ersten Tages zog, man will der CDU die Wähler machen und nicht mit ihr zusammenarbeiten. Die Wunschkoalition bleibt rot-grün. Manja Borchert, Nachrichtenredaktion. Bei der Explosion auf einer Ölplattform vor der US-Küste im Golf von Mexiko hat es nach neuesten Angaben der Küstenwache keine Todesopfer gegeben. Zwei Arbeiter der Plattform würden vermisst, 11 seien verletzt. Es seien nur sehr geringe Mengen Öl geflossen. Politische Häftlinge waren in DDR-Betrieben an der Herstellung von Möbelstücken für die schwedische Möbelkette IKEA beteiligt.